to the O to the G to the O to the R to the A to the D to the I to the O O O. Pogo Radio. Cheetah Midbrook between 23 and 24. Impair mood of funk. Das ist wieder Pogo Radio im... Ach Mensch. Das ist ja wohl echt die Frechheit hier. Es hätte so schön anfangen können. Das ist wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn heute nicht der 9. September ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und zu Gast ist heute der Fö. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Ja, wir haben gerade gehört Knüppelrosi, eine Band aus Bottrop. Und ich spiele die hier aus einem besonderen Grund, nämlich? Nämlich? Ja, weil du nämlich ein Festival organisierst. Genau, und Knüppelrosi werden da als erste Band spielen. Um 18 Uhr. Deswegen habe ich die mitgebracht. Ja, um 18 Uhr, am 19., was war das, am 17.9., ne? Genau. Am 17.9., leider ein Donnerstag, wie meistens bei mir, findet das schöne Festival 15 Jahre und ein paar zerquetschte Bierschinken statt in Dortmund. Im und FZ, da werden zum Beispiel Knüppelrosi spielen. Genau, als Einheizer um 18 Uhr schon. Jo. Ja, und deshalb habe ich dich hier auch wieder traditionell eingeladen in die Sendung, weil du jedes Jahr, wenn dein Bierschenken-Festival ist, hier vorher nochmal ich dir Gehör schenke, um dafür Werbung zu machen. Damit ich schön die Werbetrommel rühren kann. Genau, also es wird heute eine reine Werbeveranstaltung für diese tolle Veranstaltung werden. Eintritt 10 Euro? Nee, oder? Im Vorverkauf 10 Euro, Abendkasse wird 15 Euro sein. Ja, welche Bands da noch spielen, das werden wir im Laufe der Sendung euch mitteilen. Jetzt noch zu dir, Fö. Also, für die Leute, die dich nicht kennen, also es gibt wahrscheinlich welche, die dich nicht kennen, die sind wahrscheinlich Leute, die noch nie auf einem Punkkonzert waren. Weil wenn man schon mal in seinem Leben einmal auf einem Punkkonzert gewesen war, dann müsste man dich auf jeden Fall vom Sehen her schon mal kennen. Du bist der Typ mit dem roten Bart. Ich habe letztens eine Band kennengelernt. Ja. Die hießen Fuck It Head. Und die haben gesagt, als sie mich kennengelernt haben, sie haben sich mir ganz anders vorgestellt. Die dachten, ich wäre so ein langhaariger, breitschultriger Metaller. Wieso das? Weiß ich nicht. Naja, es ist eine Fantasie, ist ja alles möglich. Ja, ja. Also ich vermute, weil ich die mal gesehen hatte und darüber geschrieben hatte, als sie auf dem Konzert gespielt haben, wo auch Metal-Bands waren. Vielleicht dachten die, ich wäre wegen den Metal-Bands da gewesen. Ja, das ist so entstehen Missverständnisse. Ja, also geht bloß nicht auf Metal-Konzerte. Ja, also, dafür ist nämlich der Herausgeber, kann man das sagen, bei einem Online-Magazin. Ja. Herausgeber, Chefredakteur, genau. Medienmogul. Chef. Ja, super Chef, Chefentwickler und Mutter von Bierschinken.net. Bierschinken.net ist eine Webseite, die besteht aus allerlei Konzertberichten und CD-Besprechungen oder Plattenbesprechungen. Richtig? Ja, kann man so sagen. Ja. Veranstaltungskalender ist dabei. Ein paar andere Sachen drin. Wir haben ab und zu, also ungefähr ein, zwei Mal im Jahr mal ein Interview. Wir haben einen ausführlichen Konzertkalender, wo man halt Termine findet und so weiter. Ja, das sind so grob so die wichtigsten Bestandteile der Seite. Ja, und das sind seit 15 Jahren ein paar zerquetschte. Genau. Und das Äußere, also das Aussehen der Webseite hat sich auch seitdem kaum verändert. Aber unter der Haube ist wahrscheinlich sind noch ein paar PS dazugekommen, schätze ich mal. Ja, unter der Haube passiert da eigentlich sehr viel. Da bin ich immer sehr viel am Fummeln und am Machen, damit das irgendwie ein bisschen angenehmer wird. Aber so die Optik will ich eigentlich auch nicht groß verändern. Und wenn ich es dann doch mal tue, dann beschweren sich alle. Deswegen lasse ich das lieber. Ja, außerdem kann man sich auch wunderbar durch... Also auch wenn man mal... Also gibt es unwahrscheinlich sehr schöne Konzertberichte. Die sind deshalb so schön, weil die sind halt so wie so Foto-Love-Stories aus der Bravo. Na, also es sind lauter Bilder und unten drunter ein kleiner Text. Also man liest sich auch nicht irgendwie kaputt dran und man kann immer schön Bilder schauen dabei. Und es ist auch interessant, auch wenn man die Bands jetzt sich nicht dafür so interessiert, wo die Reporter und Reporterinnen waren, sondern einfach insgesamt ist es immer sehr erheiternd. Dankeschön, das freut mich. Ja. Ja. Die Band Knüppel Rosi, ich habe noch nie von der vorher gehört. Mhm. Ist sie neu oder was? Die Band Knüppel Rosi gibt es eigentlich schon seit 5 Jahren. Ja. Und die haben auch vor 5 Jahren, glaube ich, einen Auftritt gehabt und ein Lied irgendwo online hochgeladen und dann hat man wieder nichts von denen gehört. Und jetzt dieses Jahr schlagen sie anscheinend zurück, haben Release-Party am 18.09. in Essen, also einen Tag nach dem Bierschinken-Festival. Von ihrer EP, die sich da nennt Kotzen vorm AZ. Und quasi als kleines Warm-up sind sie dann bei mir noch mit aufgesprungen. Ursprünglich wollten die so ganz subversiv sich irgendwie einen Truck mieten und dann vorm FZW ganz illegal guerillamäßig spielen. Aha. Ja. Das fand ich ganz witzig von der Idee her, aber wahrscheinlich hätte das wieder irgendwer unterbunden. Ja, oder irgendwie hätte es wahrscheinlich nicht geklappt, weil sie keinen Truck gefunden hätten. Ja, genau, oder sowas. Mhm. Oder wer weiß, meine Security wäre vielleicht auch dahin gegangen und hätte die vermöbelt, das wollte ich dann auch nicht. Und dann habe ich gesagt, komm, dann gebe ich euch hier ein paar Minuten noch auf dem Festival selbst. Dann könnt ihr da eure Punk-Songs auf die Menschen loslassen. Ja, so viel haben sie ja auch nicht, ne? Aber sie spielen 40 Minuten. Sie spielen 25 Minuten und dann ist noch eine kleine Umbaupause, weil danach die Lieber-Kollektiv auf derselben Bühne spielen. Ah ja. Die dürfen auch nur auf der kleinen Bühne spielen. Genau, wobei klein auch relativ ist, weil die kleine Bühne ist die Bühne, die sonst die große Bühne ist. Ja. Deshalb wird das Festival halt ein bisschen größer. Und die große Bühne wird die, die im Rahmen von Bierschinken Festival bisher noch nie bespielt wurde. Das ist die große Halle. Aha. Wo sonst dann halt so Bands wie, ich weiß nicht, Bad Religion haben da gespielt und demnächst spielen da die Donuts und Millencolin. Also das ist schon eine etwas andere Hausgröße, sag ich mal. Ja, da verliert sich auch so eine Band. Ja, eben. Ja, die stehen dann rum wie so Falschgeld halt. Ja, sollen wir mal Diva-Kollektiv spielen? Weil ich habe mir jetzt so gedacht, ich spiele einfach mal so die Playlist, also die an dem Abend, die Setliste spiele ich, oder Setliste, also Setliste, oder wie nennt man das so in eurem Jargon als Veranstalter? Man kann sagen, die Running Order. Genau, Running Order, ja. So nenne ich das meistens. Ja. Ja, können wir gerne in der Reihenfolge machen, und wenn wir uns verquatschen, dann hört keiner die Headliner, das finde ich gut. Ja. Ja, vielleicht schaffen wir es ja bis Glitterminister, weil es wäre ein schöner Ausklang der Sendung. Stimmt. Ja, wenn wir das noch so am Schluss noch so rausfaden. Jo. Ja, vielleicht schaffen wir es. Mal gucken. Dürfen wir halt nicht so viel quatschen. Deshalb läuft jetzt Diva-Kollektiv mit Knick-Knack. Viel Spaß. Kollektiv mit dem Lied Knicknack. Ja, Fö, der Hoshi fragt, ob du in Wacken warst, aber ich weiß nicht, ob wir jetzt hier die Chat-Fragen hier einzeln beantworten sollen, weil wir haben ja eigentlich schon ziemlich viele Programme auf Lager. Ich kann ja einfach kurz mit Ja antworten und dann machen wir weiter. Genau, ja. Ja, machen wir weiter. Womit? Ja. Ich kann was zu Diva-Kollektiv sagen. Ja. Muss aber auch nicht. Ja, sag doch. Was soll ich sagen? Die haben sich jetzt einige Zeit ein bisschen rar gemacht, wegen familiärem Zuwachs. Spielen jetzt halt wieder, endlich mal wieder ein paar Gigs. Ja. Und ich freue mich halt, dass die bei uns dann an ihrer wenigen Auftritte dieses Jahr geben werden. Das Diva-Kollektiv feiert dieses Jahr auch irgendein Jubiläum. Ich glaube, die werden 10 Jahre alt oder so. Dort feiern sie in Berlin bei sich. Und ja, haben halt bei uns das kleine Warm-up. Ja, da war noch letztens in der Sendung, als der Daniel von Fucking Angry da war. Der macht ja auch Konzerte. Und dann habe ich ihm halt erzählt, dass man eigentlich, wenn man Konzerte macht, dass man dann ja eigentlich auch von der Stadt einen Zuschuss bekommen kann, so einen Kulturförderungszuschuss. Und da habe ich halt erzählt, dass bei dir, also ich sehe jetzt gerade das Plakat vor mir, ne, auf meinem Bildschirm, da ist ja nicht nur Punkrockers Radio, die das Konzert unterstützen, und Plastic Bomb, Brillrec und Spastic Fantastic und das Label mit dem unaussprechbaren Namen Barfakrautier oder sowas. Barfakrautier Feature Records. Genau. Das ist auch das Label, auf dem Diva-Kollektiv sind. Genau. Und nee, sogar die Stadt Dortmund sponsert oder unterstützt dieses Festival. Und da war halt die Frage im Raum gestanden, ja, wie kommt man an so Gelder ran? Ist es Geheimwissen oder? Nö, sind ja Fördergelder, die stehen ja prinzipiell für jeden bereit, der irgendwie was Kulturelles macht oder so. Ja, kann ich gerne ein bisschen was zu erzählen. Ja, mach Also mal. das Bierschinken-Festival oder allgemein die Sachen, die ich im FZW mache, das sind auch noch ein paar mehr Sachen, nicht nur das Bierschinken-Festival, mache ich meistens in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt. Und das läuft dann unter dem Aspekt der Jugendkulturförderung. Und wie fing Da bin ich. diese Zusammenarbeit an? Bist du einfach auf das Amt gelatscht und hast mal hier so gesagt, hier, passt mal auf? Oder wie lief das? Ja, lustigerweise war es sogar andersrum und die sind auf mich zugekommen. Liegt es Also an da. dem Laden, weil der Laden irgendwie FZW, was ist denn das eigentlich? Ist es ein privater Schuppen oder ist es von der Stadt sowieso oder wie läuft es? Der Laden war mal von der Stadt und wurde dann privatisiert und es gab dann für den neuen Betreiber halt so einen Übernahmevertrag, in dem bestimmte Sachen geregelt waren, zum Beispiel, dass so und so viel Veranstaltungen im Jahr das Jugendamt weiterhin dort machen kann. So, und um diese Veranstaltungen halt zu füllen, muss das Jugendamt sich halt verschiedene Konzepte überlegen, was er halt da machen kann. Und eins dieser Sachen, die wir halt dann da regelmäßig stattfinden lassen, ist halt das Bierschenken-Festival. Und das läuft dann halt über mich. Da bin ich dann irgendwie so mehr oder weniger durch Leute, die mir mehr zugetraut haben, als ich selber reingerutscht, die mich halt im Jugendamt so empfohlen haben, als einer, der sich in der Szene auskennt und der weiß, was man da für Bands an den Start bringen kann. Und ja, dann haben sie mich halt gefragt, ob ich da Bock habe auf so eine Kooperation. Und ja, hatte ich natürlich. Und das läuft jetzt seit 4 Jahren machen wir das jetzt, zweimal im Jahr. Ja, also läuft eigentlich immer besser und ist auch eine coole Sache. Aber ist halt auch, du fragtest ja wegen dem Daniel, wie er sowas machen würde. Und da kann ich jetzt in dem Zusammenhang nicht wirklich Tipps geben, weil das halt bei uns so ein bisschen hinten rumlief und ich dann nicht wirklich offiziell um Förderung gebeten habe. Es ist sogar so, dass das eigentliche Bierschinken-Festival, der eigentliche Veranstalter, ist das Jugendamt, das bin ich. Und ich werde quasi nur vom Jugendamt beauftragt, die Bands zu buchen. Das läuft dann unter dem Titel Künstlervermittlung und Scouting, das ist so meine Ach so, Aufgabe. aber die sitzen da nicht an der Kasse. Das Jugendamt sitzt an der Kasse. Ach, das Jugendamt sitzt an der Kasse. Genau, und die treiben das ganze Geld ein, Ja. geben mir aber im Vorfeld halt ein bestimmtes Budget, mit dem ich dann arbeiten kann, mit dem ich ja, die Bands bezahlen kann und auch Flyer drucken kann und sowas halt. Ah ja. Also es läuft ein bisschen anders als die traditionelle Kulturförderung. Da kann ich gerne auch noch ein bisschen was zu Ja, das wäre erzählen. vielleicht interessanter, weil es ist ja dann wahrscheinlich allgemein für jeden, der irgendwie ein Konzert veranstaltet, interessant. Ja, genau. Ja. Also die allgemeine Kulturförderung liefe dann nicht über das Jugendamt, sondern über das Kulturamt. Wobei es bestimmt auch möglich ist, beim Jugendamt Förderung zu beantragen. Nur sind da die Regularien halt ein bisschen strenger, weil man halt auch begründen muss, warum das speziell für Jugend interessant ist. Ich bin zufälligerweise auch reingerutscht in Dortmund in den Kulturbeirat zur Rock- und Popförderung. Deswegen bin ich auf dem Metier auch ein bisschen bewandert. Und da läuft es so, dass das Kulturamt halt so einen Topf hat an Geldern, über die halt speziell für so förderwürdige Projekte ausgegeben werden können. Und wenn jetzt jemand halt ein Projekt hat, was er gerne fördern will, dann kann er sich ans Kulturamt wenden und halt sagen, hier, gebt mir Förderung dafür. Bei uns in Dortmund ist es so, dass es im Kulturamt dann verschiedene Bereiche gibt. Zum Beispiel gibt es eine Jazzförderung, es gibt, was weiß ich, für Schauspiel eine Förderung und eben im Rock- und Pop-Bereich. Und Punkkonzerte sind nun mal, müssen wir leider zugeben, Rock und Pop. Ja. Ja, die Art und Weise, wie das Kulturamt dann jeweils diese Fördergelder weitergibt oder wie es beschließt, welche Förderanträge bewilligt werden oder nicht, das kann unterschiedlich sein. Bei uns gibt es halt, wie gesagt, diesen Beirat. Da sitzen verschiedene externe Leute, die halt nicht zum Kulturamt gehören, drin, die aber halt im Veranstaltungsbusiness unterwegs sind. Es sind halt irgendwelche Groß- und Kleinveranstalter, sind auch Leute drin von der Musikschule, da sind Leute drin, die mit Proberäumen zu tun haben, also sowas halt. Und wenn halt so Anträge reinkommen, kommt das halt erstmal in den Beirat. Wir besprechen das und geben dann eine Empfehlung ans Kulturamt weiter, ob das förderwürdig ist oder nicht. Und diese Anträge sind, da gibt es verschiedene Bedingungen, was da halt drin sein muss, was man beachten muss. Wichtig ist zum Beispiel, dass man in den Anträgen halt seine Motivation für die Veranstaltung darlegt und dass da auch irgendwie ersichtlich ist, dass für die Stadt oder für das Kulturamt auch ein Mehrwert entsteht. Ne? Man kann nicht einfach sagen, hier, ich will ein Freibierkonzert mit 3 Punkbands machen. Man muss dann schon irgendwie sagen, ich unterstütze die lokale Kultur, indem ich lokale Bands einlade und irgendwie sowas in der Richtung, ne? Geht ja schon darum, dass diese Kulturgelder speziell für die Stadt halt irgendwie da sind, für Projekte, die auch der Stadt gut tun. Ja, das machen sie ja eigentlich. Jedes Punkkonzert tut ja jeder Stadt gut eigentlich. Ja, im Grunde schon. Man muss es halt ein bisschen argumentieren können. Ja, dann muss man halt so eine die Ein- und Ausgaben halt irgendwie schon mal so planmäßig so einen Kostenplan erstellen, wo dann halt irgendwie drinsteht, was man da halt planmäßig einnehmen wird, was man an Ausgaben hat für Bands und für Bandessen und für die Location und für, was weiß ich, die Anlage, Mischer und so weiter. Und daraus ergibt sich dann halt die Differenz zwischen Ein- und Ausnahmen und das ist dann gleichbedeutend mit der eigentlichen Fördersumme, die man beantragt. Ja, lohnt sich dann im Endeffekt der Schreibkram? Was wird schon so als Empfehlung rausgeben? Kommt drauf an, was man genau plant, ne? Ja. Also wenn man das einmal gemacht hat und weiß, wie das geht, dann würde ich sagen, kann man das auch die nächsten Male ganz, ganz gut alles runterschreiben. Mhm. Aber es ist halt schon erstmal mit Aufwand verbunden. Ne? Man muss sich so oder so erstmal mit dem Kulturamt oder mit dem zuständigen Referenten auseinandersetzen, damit die halt einem auch sagen, was genau man machen muss. Und die geben einem natürlich auch Tipps. Die wollen ja die Fördergelder loswerden. Und und dann erarbeitet man halt irgendwie gemeinsam ein Konzept, was man dann halt als Förderantrag einreicht. Ob sich das lohnt, ja, muss jeder selbst wissen. Also so die Standard-Selbstkosten-Punk-Konzerte, die können sich auch so irgendwie tragen, ne? Aber wenn man jetzt irgendwie, was weiß ich, was Besonderes plant in einer besonderen Location oder so, dann kann man sich das schon mal überlegen. Ja. Und ja, wie viel wird da so übernommen? So ungefähr? Das wird ja, glaube ich, pro Gast, ne? Pro Gast kriegt man da einen Zuschuss. Nee, bei uns zumindest läuft das so, dass man dass je nachdem, also der Beirat entscheidet halt je nachdem, wie die Argumentation läuft, ob es einen Zuschuss gibt oder nicht. Ja. Und die Höhe des Zuschusses beläuft sich dann eigentlich anhand von dieser Kostenaufstellung, die da drin ist. Ja, was ich mal so mitgekriegt habe, gerade so Sachen wie Opern oder sowas, da kriegt ja jeder, der da die Oper besucht, wird die Hälfte irgendwie von der Stadt an Kosten übernommen. Ja, kommt hin. Also so eine Förderung. Und genau deswegen habe ich auch keinerlei Bedenken, selbst auch so einen Kulturantrag zu stellen, weil ich denke, dass unsere Kultur, in der wir uns bewegen, genauso wichtig ist wie die Oper. Also soll da auch keiner irgendwie denken, dass er irgendwen ausnehmen würde, nur weil er da Fördergelder hat. Deshalb ist ja der Jazz, obwohl keine Sau sich für Jazz interessiert, ist der Jazz überall irgendwie, wird man damit erschlagen, weil die halt mehr oder weniger mit dem nackten Arsch bei dem Kulturamt auf dem Schreibtisch sitzen. Ja, richtig. So ist das. Ja, die ganzen Jazz-Frühshoppen und was ich alles, ne? Das geht ja alles direkt durch den Dickdarm bei denen. Ja, so sieht's aus. Ja. Ja, und genau deswegen ist es ja cool, wenn für Punk-Konzerte auch mal was übrig bleibt. Denke ich mir auch. Und da die Punk-Szene jetzt sowieso immer älter wird, ne? Und auch viele Leute irgendwie da, haben wir ja schon öfters mal mitgekriegt, dann halt selbst irgendwie Beamte sind und Konzerte veranstalten oder sonst irgendwas, da können sie auch mal sich gefälligst an ihren Computer hocken und dann mal so ein Formular ausfüllen. Ja, das dürfte stimmt. wohl nicht zu viel verlangt sein. Stimmt. Ja, selbst ja. Beamter sein ist wahrscheinlich von Vorteil, ja. Weil das Ganze sehr bürokratisch abläuft. Also wenn man schon ein bisschen die Vorgänge kennt und weiß, wie langsam die Mühlen der Bürokratie so sein können, ja, dann... Ich schätze es mal so aus dem hohlen Bauch raus. Irgendwie, es wird wahrscheinlich nicht schwieriger sein, als selbst eine Lohnsteuer-Jahresausgleich zu machen. Nee, auf keinen Fall. Einfacher. Ja, es ist halt erstmal nur ein ganz normales Schreiben. Ja. Kann auch ein Formular sein, je nach Kulturamt, je nachdem, was die für Regularien haben. Und im einfachen Schreiben steht halt eigentlich nur im Freitext so deine persönliche Motivation, warum du das veranstaltest und was halt der Mehrwert ist für die Stadt. So, das ist eigentlich ganz easy. Diese Kostenaufschlüsselung, ja. Da, wenn du schon ein paar Konzerte gemacht hast, weißt du ja, was für Ein- und Ausgaben du ungefähr hast. Ist eigentlich auch easy. So, und der Rest ist eigentlich nur Kommunikation. Darf man natürlich die GEMA nicht vergessen, die dann wahrscheinlich da auch übernommen wird. Richtig, die GEMA, die kann man natürlich auch in dieser Kostenauflistung ausführen. Naja, und der Rest ist dann eigentlich nur warten, dass halt was passiert und ab und zu mal ein bisschen nachfragen, was da los ist und so, weil das dauert halt teilweise doch wirklich ewig. Also es kann sein, dass du halt für eine Veranstaltung Fördergelder beantragst und die aber erst kriegst, wenn die Veranstaltung schon längst gelaufen ist. Das heißt, du müsstest dann auch in Vorkasse gehen und darauf vertrauen, dass dein Antrag irgendwann noch genehmigt wird im Nachhinein. Uiuiui. So, weil bei uns ist es zum Beispiel so, wenn der Beirat tagt, dann vergeht mitunter ein halbes Jahr, bis der Antrag im eigentlichen Kulturamt im sogenannten Ausschuss dann wirklich durchgeht. So, also wir sprechen halt eine Empfehlung aus und eigentlich können auch die Leute, die von uns empfohlen werden, davon ausgehen, dass das bewilligt wird, aber im Grunde bewilligt wird es dann halt erst irgendwann später im Ausschuss. Das ist natürlich auch ganz praktisch, dass man dann so jemand wie dich dann in so einem Beirat sitzen hat, weil dann ist natürlich für so Rechtsrock-Geschichten sieht es dann schlecht aus mit Förderung. Ja, natürlich, klar. So, da sind wir uns im Beirat, glaube ich, auch alle einig, dass sowas nicht passiert. Ja. Aber ein anderes Thema ist dann wieder der Ausschuss, weil im Ausschuss sitzen halt auch Leute, die ja aus dem Stadtrat, glaube ich. Und wenn halt jemand von den Rechten im Stadtrat ist, dann kann der natürlich auch sagen, ich würde gerne in den Kulturausschuss kommen. Ach so. Und dann kann er natürlich dafür sorgen, dass so Anträge für Punkkonzerte durchfahren. Aber was ja leider in eher unwahrscheinlich eigentlich, weil die anderen Ratsmitglieder genauso viel zu sagen haben. Was ja leider in Düsseldorf der Fall ist, dass da jemand von Rechten im Stadtrat hockt. Ja, in Dortmund auch. Meine ich ja, Dortmund. Gut, ja. Oder habe ich was anderes gesagt? Ja. Stimmt. Ja. Bei uns ist einer von den Rechten, der ist aber nicht im Kulturausschuss, soweit ich weiß. Ja. Die versuchen natürlich, die Rechten versuchen ja in so viele Ausschüsse wie möglich zu gelangen, um möglichst viel zu stören. Aber in allen können sie einfach nicht sein. Ja. Es ist eigentlich auch mittlerweile allen anderen Ratsmitgliedern bewusst, dass die Rechten nicht wirklich einen produktiven Beitrag leisten, sondern wirklich nur stören wollen und halt irgendwelche Fragen stellen, um halt die Politik zu behindern. Ja, sollen wir musikalisch weitermachen? Ja, also jetzt kommt eigentlich so laut Running Order, ne, kommt jetzt Sloop oder Slap? Ich sage immer Sloop. Sloop, ja, ne, weil die Platte heißt ja Fingerkuppenkribbler. Ja. Aber das Lied heißt Rainy Day. Ja, sie sind, glaube ich, nur auf Englisch. Ich weiß auch gar nicht, wie die Band selbst sich ausspricht, aber die kommen ja hier aus dem Dortmunder Raum. Und alle Leute aus dem Dortmunder Raum, die ich kenne, sagen eigentlich Sloop. Ja, dann sagen wir jetzt alle mal Sloop. Und gibt es sonst noch was zu der Band zu sagen, außer dass er aus dem Dortmunder Raum kommt? Ja, die gibt es schon ewig. Die gibt es seit Anfang der 90er schon. Und zwischendurch gab es die mal ein paar Jahre nicht. Und dann, ne, du kennst das ja, Reunion und so. Ja. Jetzt sind sie wieder da. Ist jetzt keine mega bekannte Band, aber die waren damals in den 90ern super aktiv. Die waren in ganz Europa, bis hin nach Russland auf Tour. Haben halt immer viel gemacht und haben sich auch einen kleinen Namen erspielt in der Szene. Nur mittlerweile kennt die halt nicht mehr. Ja. Jeder. Ja, dann hören wir mal das Lied Rainy Day. Ja. Das waren's, Lub. Jo, noch? Wie fandst du es? Ja, langweilig. Sehr gut, das ist ja gute Werbung für dich. Also das Rainy Day von Wasted fand ich da um einiges besser. Die aus Finnland sind die, Wasted, oder aus Dänemark? Ich weiß gar nicht. Ja, aus Finnland. Aus Finnland, Finnland, ja. Ja, auch eine gute Band. Ja. Wie kommst du eigentlich zu den ganzen Bands? Wie sortierst du die zusammen? Kann man sich mal an dich wenden, wenn man auch mal in Dortmund spielen will? Ja, klar, an sich kann man mich immer fragen. Meistens werde ich Nein sagen. Ja, ist irgendeine Band dabei, die du gerne dabei gehabt hättest, aber irgendwie ging es nicht aus irgendwelchen organisatorischen Gründen, weil sie keine Zeit hatten oder so? Ja, gibt's immer mal. Ich glaube, dieses Mal, wen hatte ich da? Love A zum Beispiel hatte ich angefragt, da hat es leider nicht geklappt. Ja. Ja, es gibt immer mal Bands, wo das halt nicht hinhaut, aber diesmal bin ich eigentlich sehr zufrieden, weil so ziemlich alle Bands, die ich als potenziellen Headliner gefragt habe, das wären Terrorgruppe, Schrottgrenze und Knochenfabrik, die haben alle zugesagt. So, das ist eigentlich ein ziemlicher Luxus. Ja, das stimmt, ja. Senore Matze Rossi, was ist das für eine Band? Das ist ein Typ. Aha. Das ist Matze, der hat früher gesungen bei der Band Tagtraum. Oje. Mich erinnert, also 90er, ne? Ja, genau. Oder sowas, ne? 90er bis Anfang 2000er. Ja. Und nach dem Ende der Band hat er halt viel Solo gemacht, teilweise mit Begleitband, teilweise ganz alleine. Mittlerweile spielt er unter dem Namen Signore Matze Rossi nur noch alleine. Und ich finde den persönlich total super, weil ich auch Tagtraum früher super fand. Und Tagtraum habe ich auch so zu der Zeit gehört, als ich auch sehr gerne die anderen Bands vom Festival, Terrorgruppe, Schrottgrenze und Knochenfabrik, gehört habe. Deswegen passt er sehr gut ins Line-Up. Und Matze Rossi macht halt ja schon eher Singer-Songwriter-Mucke. Aber ich finde seine Texte und seine Art zu singen sehr eigen und sehr mitreißend. Und ja, ich hoffe mal, dass das Lied kein Downer ist. Ich habe vorher nicht reingehört. Die Lieder kommen ja alle von dir. Ich glaube, ich habe sogar extra für dich ein Lied ausgesucht, wo er nicht alleine mit Akustikgitarre spielt, sondern wo seine Begleitband dabei ist, damit es ein bisschen peppiger ist. Ah ja. Ja, das Mädchen, die Rettung der Welt und ich. Jo. Wir saßen stundenlang am Fluss. Ich bin mir sicher, dass ich die Antworten auf alle Fragen muss, die Menschheit schon so lange quälen und unlösbar scheinen. Dummerweise konnte ich nicht reden, singen oder schreiben, also blickte ich stumm aufs Wasser und dann in deine Augen. Mir war, als ging es dir genauso, zumindest will ich es gern glauben, weil mein Herz so laut geschlagen hat, als du daneben mir saßt, habe ich ganz schlicht vergessen, wie die Welt zu retten war. Vielleicht habe ich es vermasselt. Ich bin wirklich kein Held. Immer wieder würde ich mich für das Mädchen entscheiden und nicht für die Rettung der Welt. Das Leben kommt mir vor wie ein Berg. Doch ich will ihn besteigen, nur um oben zu sein, um seinen Schatten zu entfliehen und frech ins Tal zu spucken. Ich will in der Sonne stehen und alles überblicken. Also lauf ich, kletter, stürze, taube, Zweifel und Fassade, fasse neuen Mut und denke an die Tage, die ich mit euch verbracht habe und noch verbringen werde. Wenn ich oben niemals ankomme, dann versetze ich jeden Berge. Vielleicht habe ich es vermasselt. Ich bin wirklich kein Held. Immer wieder würde ich mich für das Mädchen entscheiden und nicht für die Rettung der Welt. Vielleicht habe ich es vermasselt. Ich bin wirklich kein Held. Immer wieder würde ich mich für das Mädchen entscheiden und wer anders kommt und rettet die Welt. Matze Rossi. Ja, schön romantisch. 1940 spielen die auf dem Bierschenken-Festival. Genau. Ja. Du hattest ja eben gefragt, wie man als Band da rankommt, da zu spielen. Und jetzt bin ich gerade mal die Bandliste durchgegangen in meinem Kopf. Ja. Und da ist mir aufgefallen, dass tatsächlich die Hälfte der Bands sich beworben haben und die andere Hälfte habe ich halt angefragt. Also von daher ist die Wahrscheinlichkeit eigentlich relativ hoch, wenn man sich bewirbt, dass man eventuell spielen kann. Ja, das ist gut. Man muss halt musikalisch einigermaßen reinpassen, ne? Eben, es muss einigermaßen passen. Es muss halt dem Team gefallen, also nicht nur mir. Ich stelle die Bands, die sich bewerben, halt auch der Bierschicken-Redaktion vor und die sagen dann auch ihre Meinung dazu. Ja. Ja, wie viele Leute verbergen sich denn hinter dieser Redaktion? Das ist ja eine Online-Redaktion. Ihr seht euch ja selten, glaube ich, ne? So ja, richtig. Ja, es fokussiert sich halt schon auf das Ruhrgebiet. So die meisten Leute kommen irgendwie hier aus der Umgebung. Das heißt, wir sehen uns dann schon mal ab und zu auf Konzerten. Ja. Aber es gibt halt auch einige Leute, die weniger auf Konzerte gehen oder die halt weiter weg wohnen. Und die Online-Redaktion, wie viele Leute da jetzt konkret sind, ist schwer zu sagen. Also in der Gruppe, in der wir uns zum Beispiel über das Bierschicken-Festival, über die Bands unterhalten, sind so 20, 30 Leute drin. Aber wirklich aktive Schreiberlinge, das sind so immer um die 10, die dann öfter mal was beitragen zur Seite auch. Ja, es gibt ja jemanden, der wieder ein Fanzine wieder aktivieren möchte. Weißt du wer? Der Max von Rürek. Ja, der will seine, der, ja, das, den meine ich jetzt nicht, aber das kann man trotzdem sagen. Er hat ja immer auch, so wie bei euch, so eine Art Online-Tagebuch auf seiner Webseite veröffentlicht. Der will es jetzt irgendwie als Heftchen, als Klolektüre wieder rausbringen, ne? Ja, der hatte ja früher schon mal so ein Heftchen, Rilfpaar hieß das damals. Mhm. Ich glaube, da habe ich nie eine Ausgabe von gelesen, obwohl Max mir immer versprochen hat, mir mal eine mitzubringen. Na, und jetzt hat ihn das anscheinend wieder gepackt, dass er auch wieder mehr Print rausbringen will. Ja, will er dann wieder Kopiererluft schnuppern, oder wie? Ja, dafür will er online anscheinend nichts mehr machen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Ja, ihm ging das, glaube ich, auch ein bisschen so auf den Sack, dass er immer alle Bilder verpixeln musste, ne, von irgendwelchen Hackfressen, weil die dann Angst hatten, dass der nächsten Tag der Chef dann sieht, dass sie auf dem Konzert waren, anstatt irgendwie krank im Bett zu liegen oder so. Ja, stimmt. Ja, ist der Max ja auch selbst schuld, wenn er immer jede Hackfresse fotografiert. Ja, das ist halt immer das Interessanteste, ne? Die Bands auf der Bühne sind eigentlich die Besoffenen im Eck. Ja, eigentlich schon. Die kriegen mehr Klicks, ja. Die eigentlich im wahren Leben Beamte sind und von ihrem Chef einen draufkriegen. Ja. Ja, und nee, es gibt noch jemand anders, der sein Fanzine wieder aktivieren möchte. Du hast wahrscheinlich keine Rundmail bekommen von einem gewissen Saarländer. Nee, nämlich der Moses. Will das Zap wieder reaktivieren. Hat was? Ja, er hat eine Rundmail gestartet und der letzte Satz ist irgendwie so, ich kriege ihn nicht mehr zusammen irgendwie. Ja, weiß jemand Anzeigenkunden? Ja, also wenn er genügend Anzeigenkunden zusammen hat, dann startet er das Zap wieder, weil er braucht ja keine Schreiberlinge, er schreibt ja selbst. Ja, bin ich mal gespannt. Das Zap war ja damals ein sehr wegweisendes Fanzine. Mhm. Das war aber eigentlich auch vor meiner Zeit, wo ich Fanzines konsumiert habe. Ja, es war eigentlich schon fast ein Magazin, ne? Das war also, das Zap hat so Ende der 80er so Hardcore in Deutschland salonfähig gemacht. Mhm. Ja, so einen amerikanischen Hardcore irgendwie, ja. Und ja, es gibt ja auch heute noch immer noch Bands, die sich darauf berufen, dass sie durch das Zap entweder zum Punk gekommen sind oder irgendwie allgemein politisiert, genau. Oder politisiert wurden, dann wurde es auch dann irgendwie Mitte der 90er dann so eine, Anfang der 90er dann so eine krasse Antifa-Blättchen halt irgendwie, ne? Mhm. Und dann 95 ist es dann Richtung APPD geschwenkt. Und dann war es auch nur noch ein Ego-Scene und dann hat er am Schluss das wöchentlich rausgebracht. Da hat wöchentlich? Wöchentlich, ja. Hat man wöchentlich kam dann das Zap jeden Donnerstag oder jeden Mittwoch im Briefkasten. Boah, krass. Ja. Und das meiste, also 90% hat er dann selbst geschrieben. Das war richtig krass. Ja, schon Wahnsinn. Da muss man schon ganz schönes Output an den Tag legen. Ja, und er hat natürlich auch polarisiert, weil er halt die Dinge beim Namen genannt hat. Und da ging natürlich die Kritik auch an Leute, die er halt auf keinen Fall gemocht hat. Und dann gab es natürlich immer große Diskussionen. Aber das war ja natürlich das Interessante, ne? Das war Ja, immer ganz klar. großes Popcorn-Kino. Und deshalb bin ich immer wieder gespannt, ob er die Kurve kriegt, so von seinem Seniorensessel raus irgendwie wieder und an den Puls der Zeit, ob er da wieder anknüpfen kann. Ja, da bin ich auch gespannt. Ja. Ja, sollen wir weitermachen mit der Musik? Ja, wir müssen ja alle Bands noch irgendwie Ja, genau, durchprügeln, deswegen, ne? Also, 20:15 Uhr spielt ein Knochenfabrik. Ich hoffe doch, dass sie spielen. ne? Ja, klar. Ja. Also ich hoffe es auch, aber ich gehe auch davon aus, dass wir es tun werden. Ja, von ihrem neuesten Werk, Grüne Haare 2.0, das wieder aufgelegte Lied, Die Tochter vom Nachbarn. Ja, hier ist immer noch Pogo Radio im Bermuda-Funk und ich telefoniere gerade hier über Skype mit dem Fö. Und das ist so, dass jeder, der Bock hat, mit hier mal in der Sendung teilzunehmen und kann irgendwie mit Skype umgehen, zum Beispiel auf seinem Tablet oder auf seinem Smartphone oder auf seinem Computer, der kann mit mir hier Sendung machen. Jeden Montag ab 20 Uhr. Es wird dann live gestreamt bei punkrockersradio.de und mittwochs abends dann ausgestrahlt im Bermuda-Funk. Ja, mach das mal. Ja, ne? Ich finde es auch immer wieder schön bei dir. Wer natürlich sich beteiligen will, der soll das auch gerne machen, weil dann sind nicht immer dieselben Stimmen zu hören. Ich bin jetzt ja auch schon zum, keine Ahnung, fünften Mal oder so da. Ja, innerhalb von 5 Jahren. Innerhalb von 5 Jahren. Ja, Ja. trotzdem erzählen wir immer dasselbe. Ja, das ist es, ne? Es geht immer, Aber. immer darum, dass die Ja. Bierschinkenseite Foto-Love-Stories hat, dass Ja. sie eine schlechte Optik hat und dass ungefähr 10 Leute für uns schreiben. Ja, das ist es. Aber es muss halt ab und zu mal wiederholt werden, ne? Ja, Das natürlich. Man ist, muss es denken wir den Leuten mal, irgendwie einprügeln. als Band, wenn du interviewt wirst, dann muss ich auch immer die gleichen Fragen beantworten. Ja, stimmt. Es kann ja nicht jeder alles hören und wissen. Ja, und an die Leute muss man halt auch denken. Das sind halt die meisten. Stimmt, die Denke ich meisten mal. Leute sind unwissend. Ja, aber geil. Normalerweise habe ich hier auch Leute hier im Studio sitzen, aber geil an dem Skype ist, dass ich halt dadurch halt auch Kontakt aufnehmen kann mit Menschen, die halt wirklich am Arsch der Welt leben, solange sie halt einen guten Internetanschluss haben. Und das müsste ich eigentlich ein bisschen öfters mal nutzen. Fällt mir Ja, gerade wieder stimmt. ein. Ich Ja. hatte mal irgendwann eine Sendung gehört, da hattest du, glaube ich, wen aus Israel. Das fand ich ganz interessant. Ja, stimmt, ja. Ja, das hat auch ganz gut geklappt. Glaube Ja. ich auch irgendwie über ein Smartphone oder so. Ja, manchmal muss man die Leute halt dazu prügeln, dass sie die Technik auch benutzen, die sie haben. weil meistens wissen sie das gar nicht, dass sie irgendwie auf ihrem Smartphone oder auf ihrem Tablet was anders machen können als irgendwelche dummen Spiele. Ja, stimmt. Ja, jetzt kommen wir zu Schrottgrenze. Eine Band, die eigentlich eher so Pop-Punk-Band war, ne? Früher, damals. Ja, die haben ja einen ziemlichen Wandel durchgemacht. Auf dem ersten Album kam ja auf Scumfuck raus. Das war noch ziemlich, ziemlich schlechter Pöbelpunk. Danach war es eher Pop-Punk und am Ende war es eher Richtung Indie. Ja. Die Pop-Punk-Phase war so die Phase, wo ich die Band wirklich abgöttisch geliebt habe. Und wo sie auch sehr viele großartige Hits geschrieben haben. Ja, aber die gibt's doch eigentlich gar nicht mehr, die Band. Ist die jetzt wieder extra, hat sie sich wieder reuniert wegen deinem Konzert oder wegen deinem Festival oder wie ist es? Nö, die spielen auch sonst ein paar Auftritte. Mhm. Hatten ihre Reunion, haben sie dieses Jahr, ich glaube, April oder so gefeiert. Und haben halt gesagt, die wollen halt nicht wirklich groß zurückkommen, aber so halt für besondere Anlässe und besondere schöne Läden wollen sie halt nochmal bespielen und so. Und und da habe ich mich natürlich gefreut, dass sie bei Bierschinken gesagt haben, da haben sie Bock drauf und da würden sie gerne spielen. Ich kann mich noch dran erinnern, die waren ja wirklich irgendwann mal richtig groß, ne? Also die konnten sich sogar irgendwie ihr Gehalt ausbezahlen. Okay, da das weiß ich nicht. Da hat zwar jeder so viel verdient wie ein Zivildienstleistender, aber sie konnten irgendwie von ihrer Musik leben, was ja eigentlich das seltenste Fall ist. Ja, stimmt. Aber das war wahrscheinlich zeitgleich mit diesem Wandel hin zum Indie und zur Hamburger Schule und sowas. Ja, ja. Da waren sie halt nicht mehr im Punk unterwegs und dann habe ich die Band auch nicht mehr so verfolgt. Also ich weiß gar nicht, ob die da so mega große Hallen gespielt haben. Keine Ahnung. Ja, jetzt sind sie wieder zurück und da hören wir noch das Lied Licht aus von Schrottgrenze. Jo, ein Hit. Auf dem Tresen ein Herrengedeck. Ha, ha. Auf meinem Hemd ein Rotweinfleck. Und im Arm wie die Michelin. Ich lebe nur für kurze Zeit. Ha, ha. Doch in der bin ich bereit. Ja, und diese Bands in dieser Reihenfolge könnt ihr dann auf dem Bierschinken-Festival im FZW in Dortmund hören, live. Und genau, am 17.09. Genau. Also in 10 Tagen. Oh, ja. Und ja, je nachdem, wann ihr diese Sendung hört, natürlich. Genau. Kann auch genau 8 Tage sein. Ja, oder es war vor 10 Tagen. Ja, es war vor 10 Tagen. Ja. Ja, und ich möchte ja ein bisschen noch Tempo reinkriegen, dass ich wirklich alle Bands spielen kann. Wir haben noch 10 Minuten. Ich glaube, das schaffen wir ganz gut. Nämlich mit Terrorgruppe. Terrorgruppe war eine Band, Anfang der 90er hat die sich gegründet oder sowas, ne? Und ja. Sie war bekannt, also ist bekannt geworden, weil sie halt böswitzige Lieder gehabt hat, die im Nachhinein jetzt 20 Jahre später, oder sind es 20 Jahre? 25 Jahre später? Ist schon so lange her? Scheiße. Ja, die haben sich gegründet, ja. 93. Ja. Dann gibt es jetzt ja, 22 Jahre, ne? Wahnsinn. Auf jeden Fall, damals waren die halt so böswitzig und satirisch wie heute KIZ, würde ich mal sagen, so, ne? Ja, kann man sagen, ist ein ähnlicher Humor. Ja, ein ähnlicher Humor, bloß halt, wenn man die Lieder halt heute hört, dann ist es ein bisschen zahnlos. Also ich habe auch wirklich irgendwie Bedenken, ob die jetzt wirklich so wieder einschlagen wie früher. Weil, ja, da habe ich auch Bedenken. Weil, also es soll ja Anfang nächsten Jahres ein neues Album rauskommen, da bin ich auch noch ein bisschen skeptisch. Ja, weil das letzte Album, wann kam das raus? Anfang des Jahres oder so, ne? Diese EP meinst du? Ja, die war, fand ich auch sehr, die mit der Bulimie, Bettina oder sowas. Ah, ja, stimmt. Ich fand das ja, auch die, sehr zahnlos. Ja. Ja. Also, und da muss man noch dazu sagen, dass der Sänger ist ja der Tourmanager von KIZ. Ja, also er müsste ja wissen, wie es funktioniert. Ja, ja, eigentlich schon. Ja, der Archie. Ne, der Archie, ja. Genau. Der müsste ja wissen, ich bin trotzdem mal gespannt aufs Album. Also vielleicht machen sie ja wieder ein bisschen was eher in Richtung die älteren Sachen geht, also auch wieder ein bisschen punkiger. Mhm. Vielleicht auch nicht, mal schauen. Die spielen ja jetzt auf der Tour, in deren Rahmen sie auch bei uns spielen. Ja, sie waren ja bekanntlich wegen der Musik. Die Musik war halt einfach Punkrock, aber die Texte waren halt irgendwie, haben einen schon irgendwie umgehauen, damals, ne? Aber wenn ich es jetzt heute höre, dann denke ich mir, naja. Ja, aber, es gibt halt heutzutage so viele Punkbands, die deutlich aggressiver sind und die noch zynischer vorgehen. Ja. Naja. Ja, dann hören wir mal ein Lied rein von der Platte Keiner hilft euch. Das Lied heißt Lebenslauf. Ja, das war eine Terrorgruppe und die könnt ihr live sehen auf dem FZW Bierschinken Festival. Für helfen wir doch ein bisschen. 15 Jahre und ein paar zerquetschte Bierschinken wird das Festival heißen. Ja, und das war es auch schon wieder fast mit der Pogo-Radiosendung im Bermuda-Funk. Ich glaube, das mit dem Mann kackt sich in die Hose, das Lied, das passt, das packt man nicht mehr. Ja. Ich habe die ja jetzt gesehen am letzten Wochenende in Köln im Sonic Ballroom. Ah, mit den Schüttlers zusammen. Ne? Genau, war sehr gut. Hat mir gut gefallen. Ja, cool. Ja. Ja, die spielen auf jeden Fall auch nach Terrorgruppe. Und am Schluss kommt noch Glitterminister. Genau. Und warum handelt oder was ist das? sind zwei Typen aus Dortmund, die in etwas eigenen Sound haben. Das ist so ein bisschen NDW, ein bisschen Schlager, ein bisschen Lo-Fi, Trash, aber sehr amüsant. Das ist eine von den Bands, die sich bei uns beworben haben, allerdings schon vor 2 Jahren. Und irgendwann hatte ich dann doch Bock, die doch nochmal drauf zu packen. So. Kann also mitunter ein bisschen dauern, wenn man sich bewirbt, bis man dann endlich genommen wird, aber bei denen hat es ja geklappt. Ja, und die haben sich seitdem nicht aufgelöst, ne? Ja, richtig. Das ist Durchhaltevermögen. Ja, ich habe ja immer gerne eine Band dabei, die so ein bisschen aus dem Rahmen fällt, die ein bisschen was anderes macht, und das sind halt dieses Mal Glitterminister. Ja, und ich denke mal, nach den ganzen Krachern, die da vorher gespielt haben, kann man am Schluss dann auch mal so zum Ausklang sich dann sowas reinpfeifen. Ja, ich glaube, das wird auch ein Kracher. Ich habe die einmal live gesehen, da haben die bei der Terrorgruppe gecovert. Ja. Das war auch mit Grund, weswegen ich die jetzt dazu gepackt habe, weil irgendwie, wenn die selbst Terrorgruppe-Fans sind, dann freuen die sich vielleicht auch, wenn sie dann da spielen können. Ah, du hast ein Herz für Bands. Ich habe ein Herz für Bands. Ja, ich bedanke mich bei dir. Und in einem Jahr wieder, ne? Machen wir wieder Radiosendung. Ja, sehr gerne. Bei 16 Jahre Bierschinken. Okay, das war wieder Pogoradio mit Mutterfunk. Wenn es heute nicht der 9.9. war, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und mein Name ist Rudi Himmelsberger, verantwortlich für die Sendung. Und jetzt läuft noch Glitterminister. Tschüss, macht's gut. Ciao. Was wird sie nur tun?